Abschnitt 9 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Dämmerung, Kapitel 6. Scharski saß auf dem Bett und brütete. Ab und zu kam es ihm vor, dass ihn etwas schmerzte. Aber nein, das war ja kein Schmerz, nur eine grenzenlose Apathie und Gleichgültigkeit für jeden und für alles. Er glaubte jetzt erst mit reinem und klarem Blick in die Welt zu sehen und alles durchschauen zu können. Was nun, wiederholte er unaufhörlich. Ha, nichts! Das Klavier war ihm fortgenommen, weil er die Miete nicht bezahlen konnte. Notenpapier gab es nicht mehr, weil er kein Geld hatte, um es zu kaufen. Vor seinen Augen stand plötzlich ein gewaltiger Bildhauer, der sich nicht einmal den unentbehrlichsten Luxus eines Modells erlauben konnte und im Spiegel nach seinem eigenen Körper modellieren musste. Nein, nein, dieses Satansleben kann ich nicht mehr aushalten. Ich muss sterben und ich will sterben. Alle Menschen müssen sterben. Ergo werde ich auch sterben müssen, ob früher oder später, ist ja gleichgültig. Und da ich nicht leben kann und so weiter und so weiter. Er dachte an seine Gymnasialzeit, als er Logik studieren musste und eine Formel mit großer Mühe auswendig lernte. Alle Menschen sterben, ich bin ein Mensch, derohalber muss ich auch sterben. Plötzlich fing er an nachzudenken, dass die Formel falsch sein könnte. Es gibt doch Menschen und Menschen. Die Frage, ob er ein Mensch sei, fing ihn an zu quälen. Neuerdings gibt es auch Übermenschen. Und wenn er zufällig ein Übermensch ist, dann wird er gar nicht sterben können. Er lachte laut auf. Und wieder begann von neuem das Brüten. Seine Gedanken kreisten maniakalisch um die eine Tatsache, dass alle Menschen sterben müssen. Früher oder später. Na, und was bedeuten die einigen Jahre, die er noch leben könnte, in Not und Elend, in ewiger Jagd nach einigen Pfennigen, in Erniedrigung, in fortwährend grässlicher Angst? Was weiter? Vielleicht wäre es angängig, jungen Mädchen Musikstunden zu erteilen, im Beisein von Tanten und Großmüttern, oder sich dressieren, um als wandernder Virtuose von Stadt zu Stadt zu fahren. Fremde Gedanken durchkauen, sich hineinwühlen in fremde Ansichten. Mir Gras. Er hatte seine eigene Seele. Er brauchte und wollte nicht hinter den Kulissen fremder Seelen stehen. Was nun, fragte er sich immer wieder. Er hatte keine Kraft mehr, diesen Kampf weiterzuführen. Und schließlich, was würde er erkämpfen? Höchstens eine Notiz in einem Reporterblatt. Er empfand Ekel bei dem Gedanken, dass er in den Rachen dieses abscheulichen, widrigen Vampirs gelangen könnte, in den Rachen der Presse, bei dem Gedanken, dass die elenden, feilen Presspiraten ihn mit seinen Krallen fassen könnten und ihn aussaugen, dass er für sie die Quelle des Wohlseins werden könnte. Nein, nein und tausendfach nein. Ich lasse meine Seele nicht bespeien, lieber vor Hunger sterben. Aber meine Seele muss in Reinheit erhalten bleiben. Plötzlich packte ihn ein fürchterliches Grauen vor dem, was er nun beginnen sollte. Wagner, ja, Wagner. Aber erst seinen König finden, dessen kranken Augen naive und barbarische Dekoration Freude macht, dessen jungfräuliche, kindische Fantasie sich glücklich fühlt bei der naiven und pathetischen Dysanterie der Worte. Oh, Wagner war ein Schlaukopf, und ich bin es nicht. Ich würde die Schwäche nicht ausnutzen können durch Dekorationen und die Sinnflut der Worte. König Ludwig II. Hatte sicherlich nicht eine Note der grandiosen Musik verstanden. Gebt mir einen König, aber einen solchen, der nicht Dekoration und Worte, aber meine Musik liebt. Und gebt mir Geld, viel Geld. Er schrak auf. Geld, ging an das Fenster und zum 100. Mal las er den Brief, den er vor einigen Stunden erhalten hatte. Mein Teurer, ich stehe auf dem Scheidewege. Entweder muss ich Buchhalter werden oder mir das Leben nehmen. Da ich aber nicht verstehen kann, warum ich in dem Büro über Debet und Kredit langsam hinsiechen soll, verstehe ich auch nicht, welche Lücke in der Menschheit ein solcher Jochochse, der 10 Stunden täglich schuften muss, ausfüllen soll. Ebenso verstehe ich nicht, dass ich der kompakten Majorität dienen soll, die mich gar nicht haben will, mich wegstößt und mir niemals im großen Elend hilfreich eine Hand geboten hat. Derohalber wähle ich den Tod. Ich fühle keine Erbitterung gegen meinen Mitmenschen. Unsere hat keinen pekuniären Gebrauchswert. Sie sind zu arm, zu trocken, zu geizig im Geist, um sich an der Schönheit, der Überfülle und der Pracht zu erfreuen. Ich gehe lächelnd in den Tod, im Frack und in Lackschuhen, still und freudig, denn der Tod ist gut. Lebe wohl. Wenn es dir schlecht geht, tue dasselbe wie ich. Mir haben sich die Augen geöffnet, die Schuppen sind von ihnen gefallen. Ich durchlebe seltsame Geheimnisse, ich enträtsle unlösbare Runen. Unsere Wiedergeburt vollzieht sich durch den Tod, damit wir nach Jahrhunderten in größerer Macht und Schönheit wiederkehren können, da die Menschheit so reich, so königlich und so stolz sein wird, dass sie aus der Kunst keinen Nutzen ziehen, sondern sich an ihr sonnen wird. Kalter Schauer lief über seinen Rücken. Also dieser stolze, unnahbare Aristokrat lebte nicht mehr. Er, der dem Wort seinen metaphysischen Charakter wiederverleihen wollte, den Wert des Tones und des musikalischen Klanges. Er, für den das Wort dasselbe heilige Geheimnis war wie für den Urmenschen, der in schwerer Geburtsqual seine Eindrücke gesungen und ausgeschrien hatte. Er lebte nicht mehr. Er, der mit Verachtung die Sinnflut und die Sangterie von Worten in Büchern las und die Menge verachtete, welche für einige Mark eine entsprechende Bogenzahl haben muss. Er, für den ein Satz, eine Metapher 1000-mal größere Bedeutung hatte als 1000 Bände der gefeierten und berühmten Männer. Er lebte nicht mehr. Jetzt ist er schon tot. Scharski verfiel in irres Nachdenken. Und in einem Nu durchzog ihn eine Reihe finsterer Visionen. Er sah seinen jüngsten Bruder in der Wiege. Er liebte ihn, wie er niemanden geliebt hat. Und jetzt erinnerte er sich ganz genau und klar. Er sprang aus dem Bett. Licht war da. Plötzlich standen ihm die Haare zu Berge. Eine entsetzliche Angst umfing seine Glieder mit eisernen Ketten. Aber endlich fing er an, sich langsam in das Zimmer zu stehlen, wo sein kleiner Bruder lag, und taumelnd blieb er auf der Schwelle desselben stehen. Die Mutter, völlig erschöpft, lag auf dem Fußboden. Sie lag zu Kreuz und bat Gott um Gnade. Der Bruder war im letzten Todeskampf. Auf das Geräusch der sich öffnenden Tür sah er ihn an mit stillen, weit geöffneten Augen. Mit magnetischer Kraft rief er ihn an seine Wiege. Er sprach mit diesen Augen, sprach von dem unendlichen Glück, dass er das Erdental verließ. Und er trat an die Wiege heran. Eine neue, unbekannte Welt offenbarte sich ihm in diesen stillen, in sich gekehrten Augen. Und er sah ein unendlich seliges Lächeln auf dem Gesicht des Kindchens. Und dann einen noch seligeren. Und es war geschehen. Scharski lächelte wie ein Irrsinniger. Ja, ja, der Tod ist gut. Und jetzt sah er seinen einzigen Freund auf dem Todesbette. Seit 2 Wochen wachte er an seinem Bett. Er schlief nicht, er aß nicht, kämpfte nur mit verzweifelter Kraft gegen die Blutstürze, die sich immer öfter wiederholten. Endlich hörten sie auf. Seit 2 Tagen hatte der Kranke aufgehört, Blut zu spucken. Endlich konnte er aufatmen, jetzt endlich konnte er sich schlafen legen. Er legte sich auf das Sofa und schlief bleischwer ein. Aber plötzlich, als ob eine eiskalte, tote Hand sein Haar glättete und ihm fortwährend das Gesicht streichelte. Er wachte auf und kam sofort zur Besinnung. Herr Gott und alle himmlischen Mächte, diese furchtbaren, irrsinnigen Augen eines Sterbenden, dieser grässliche, verzweifelte Schrei, rette mich! Dieser wütend schäumende Hass, warum willst du mich nicht? diese flehende, stöhnende Bitte, mach doch dieser Qual ein Ende. Und diese Hände, die auf der Steppdecke herumtasteten und irrten, sie in Todesangst zerknitterten in einem grässlichen, übermenschlichen Schrei nach dem Leben. Furchtbar, furchtbar! Scharski wischte den kalten Schweiß von der Stirn und kauerte sich gänzlich in der Sofaecke zusammen. Er versteinerte vor Schrecken. In dem Halbdunkel sah er eine schwarze Gestalt. Nur ihr Gesicht war sichtbar, mit einem verzagten Lachen auf den blassen Lippen. Hela! Und diese Gestalt kam näher und näher, umglüht von einem Glanz, der nicht von dieser Welt war. Und ihr Gesicht zitterte und bebte in furchtbaren Konvulsionen. »Komm, komm her zu mir, wir wollen den Todestanz der Liebe aufführen. Komm, komm!« Scharski raffte sich mit unmenschlicher Kraft auf und stürzte zur Tür. Die Tür war zugeschlossen und er wusste nicht, wo der Schlüssel war. »Komm, komm mit mir in den Tanz der höchsten Wollust und des höllischen Feuers!« Jetzt wollte er sich zum Fenster hinausstürzen. »Komm, komm, einen Reigen der Unzucht und der ewigen Verdammnis werden wir jetzt aufführen!« Jetzt fing er an, sich in Träumen herumzuraufen. Aber fortwährend fühlte er sie hinter sich. Sie umfasste ihn mit ihren Armen, warf ihn hoch empor, ließ ihn wie einen Kreisel um sich herumspringen, spielte mit ihm wie mit einem Federball, warf ihn gegen die Wände und gegen die Möbel. »Ha, ha, unser Tanz, der Totentanz der Liebe!« Der schwere Alp hörte plötzlich auf, ihn zu quälen. Jemand klopfte seit längerer Zeit an die Tür. Scharski kam zur Besinnung und wankte an die Tür. »Wer da? Mach doch auf, um Gottes Willen, ich bin es, Tscherkaski!« Scharski fand endlich den Schlüssel und machte die Tür auf. Tscherkaski war seltsam verändert, fiebernd und taumelnd. »Winjarski hat sich erschossen!« »Weiter nichts, das sollten wir alle längst getan haben.« Sie schwiegen lange. Scharski lächelte leise, der Albdruck quälte ihn nicht mehr. Jetzt war er schon ganz ruhig. »Für uns ist kein Platz, wir sind unbrauchbar. Unsere Mitmenschen sind so gesund mit der Gesundheit, die wir Ochsenzähigkeit nennen. Wir sind schädlich, aber eine fremde Macht kommt ihnen zu Hilfe und rottet uns langsam aus.« »Ja, ja, ganz recht, ausrotten. Unsere Mitmenschen brauchen Brot und etwas, was Gebrauchswert hat. Was können wir ihnen geben? Sie haben keinen Bedarf an Schönheit und Pracht. Selbst die alte Weichsel hat sich gegen uns verschworen und vergiftet uns mit Malaria.« Tscherkaski gehörte nicht auf seine Rede und sagte endlich nachdenklich, »Als ich den Selbstmord von Winjavski erfuhr, hat mich eine schreckliche Angst um dich gepackt.« Tscherkaski sah Scharski tief in die Augen. »Ja, ja, aber du bist zu stark, ein Ende zu machen.« Und wieder sah er ihn durchdringend an. »Aber du siehst wirklich ganz merkwürdig aus. Nun, ich habe von der Todesnachricht bereits vor einigen Stunden Kunde bekommen. Es hat mich ein wenig erschüttert und ich habe das gewöhnliche Schnapsquantum um das Doppelte erhöht. Scharski, mach mir keine Dummheiten. Lebe wohl, ich muss Vorkehrungen zu dem Begräbnis treffen.« »Morgen wirst du zwei solche Vorkehrungen haben«, dachte Scharski, sagte es aber nicht laut. Als Tscherkaski fortging, legte er sich auf das Bett. Einen Augenblick fühlte er Angst, dass ihn nicht der Albdruck wieder befiel. Angst vor denen, die wiederkehren, wollte aufstehen und sich ans Klavier setzen. Plötzlich erinnerte er sich, dass er kein Klavier besaß und fiel wieder zurück auf das Sofa. Er zündete das Licht an, nahm die Bibel zur Hand und fing an zu lesen. »Es ist alles ganz eitel«, sprach Salomon. »Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch mehr von aller seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Geschieht auch etwas, davon man sagen möchte, sieh, das ist neu, denn es ist zuvor auch geschehen, in vorigen Zeiten, die vor uns gewesen sind.« und gab auch mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und Torheit und Klugheit. Ich ward aber gewahr, dass solches auch Mühe ist. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämens, und wer viel lehren muss, der muss viel leiden. Ja, ja, dachte Scharski, sie tun recht, sich vor unserer Kunst zu wehren. Er legte die Bibel beiseite, er kannte es übrigens ganz auswendig. Es ist alles ganz eitel, sprach Salomon, es ist alles ganz eitel. Wozu soll ich mich quälen? Mögen sich andere quälen. Er hatte das Licht ausgelöscht und verfiel in einen fiebrigen Halbschlaf. Er sah alles, er hörte das leiseste Geräusch, aber er träumte. Und jetzt stellte sich breitbeinig auf seine Brust ein grässliches Ungeheuer, ganz mit goldenen Schuppen bedeckt. Das ekelhafte, glänzende Aas ruhte auf zwei schweren goldenen Runen, und diese furchtbare Last trampelte die keuchende Brust von Scharski. Und er hörte eine wilde, höhnende, schnaufende Stimme. »Ich bin euer Herr, und mein Name ist Millionen. Ich bin euer Prophet und eure Offenbarung. Ich erzeuge Verbrechen ohne Ende, um die zu beglücken, die meine Füße lecken. Ich töte, ich stampfe und vernichte die Stolzen und hebe hoch empor die Majestät der Armen im Geiste, die keinen anderen Gott außer mir kennen. Sieh, die ganze Menschheit knäuelt sich um mich herum und kauert vor meiner Macht und wälzt sich über die Leichen derer, die ich zu Tode verurteilt habe. In einer unsichtbaren Hand hielt dies Ungeheuer einen mächtigen eisernen Stab mit scharfer Spitze und bohrte ihn hinein in die Brust von Scharski. Das war ein wahnsinniger Schmerz. Er wurde wach und sprang vom Bett. Jetzt habe ich genug von diesen Visionen, und eine Friedhofsstille erfüllte seine Seele bis an den Rand. Jetzt ist er todesreif geworden. Der Tod, der Stille, der Grässliche, der Gute, der übermächtige Tod, wie jegliche Schönheit. Er dachte nach. Geld für einen Revolver hatte er nicht. Gift wollen sie in der Apotheke nicht abgeben. Plötzlich sah er seine Manuskripte mit Stricken zusammengebunden. Erlösung! Erlösung! »Es ist alles ganz eitel«, sprach Salomon, »es ist alles ganz eitel.« Er band eine Schlinge und lächelte irrsinnig. »Das wird eine Hetze geben, zwei Begräbnisse auf einmal. Ach, was werden die armen Reporterseelen daran verdienen?« Ende von Abschnitt 9.